Heute ist Muttertag und alle Mütter auf der Welt können sich mal so richtig ausruhen. Natürlich gibt es sicher auch Mütter, die sich heute gar nicht ausruhen wollen, sondern viel lieber den Rasen mähen oder etwas Wunderbares kochen. Aber die Mütter haben es redlich verdient, dass sie mal gefeiert oder beschenkt werden. Eine Mutter, die überhaupt keine freie Zeit mehr hat, in der sie sich ausruhen oder angenehme Dinge tun kann, eine Mutter, die Jahr für Jahr, Tag ein, Tag aus im Haushalt arbeitet und die Kinder versorgt, die könnte schon mal auf den Gedanken kommen, einfach für ein oder zwei Tage zu streiken. So wie eben die Arbeiter auch manchmal streiken, die Arbeit niederlegen und zum Beispiel bessere Bedingungen fordern. In dem nun folgenden Hörspiel lernt ihr eine Mutter kennen, die von diesem Recht zu streiken einfach als Mutter Gebrauch macht und auf einmal nichts von dem mehr tun will, was sie sonst so tut. Viel Spaß bei dem Hörspiel »Dürfen Mütter streiken« von Rudolf Turell. Hey, hoppla. Aber das ist ja schon... Na, sowas. Margret, so wach doch auf. Es ist schon 7:15. Du hast verschlafen. Oh nein, ich habe nicht verschlafen. Ja, aber selbstverständlich, 7:15. Die Kinder müssen zur Schule. Du stehst doch sonst immer 6:30 auf. Ja, ich halte niemanden ab. Was ist denn los? Aber du schläfst ja noch, so komm doch zu dir hier. Sieh mal die Uhr. Na, was sagst du? Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht? Also hör mal, wenn Thomas die Klassenarbeit versäumt, du weißt doch, was für ihn auf dem Spiel steht. Und Bärbel... Ich streike. ...hat in der ersten Stunde schwimmen. Was tust du? Streiken. Wie kommst du denn auf sowas? Ich habe meinen Streik gestern Abend angekündigt und führe ihn heute durch. Ja, gestern Abend. Ja, ja, natürlich, es war nicht nett von Thomas, dass er seine Mein Entschluss steht fest. Ich streike. Das kannst du doch nicht machen. Wer soll denn die Kinder wecken? Und das Frühstück und überhaupt? Ist mir völlig egal. Ich tu nichts. Nichts? Absolut nichts? Rein gar nichts? Den ganzen Tag nichts? Nichts. Ach, das hältst du doch gar nicht aus. Oh, meinst du? Nun, nimm Vernunft an. Bitte, bitte. Es ist allerhöchste Zeit, Margret. Wenn die Kinder jetzt nicht geweckt werden, müssen sie ohne Frühstück in die Schule gehen. Na, sollen sie? Ja, also da hört sich doch alles auf. Und mich lass jetzt in Ruhe. Ich will meinen Streiktag genießen. Genießen, während ich... Na, da muss ich ja aufstehen und die Kinder wecken. Och, was du nicht sagst. Na, und dass Bärbel ihren Schrank nicht aufgeräumt hatte. Sie meint doch sowas nicht böse. Reine Schusseligkeit. Naja, dann eben Schusseligkeit, ich streike. Kinder sind nun mal Kinder. 13 und 17 Jahre alt. Ja. Du stehst also nicht auf. Nein. Schön. Dann muss ich. Wirklich nicht. Das muss mir passieren. Und wer macht den Kaffee? Ich stehe tatsächlich auf. Wo sind denn meine Pantoffeln? Ah ja, da sind sie. Und wie stellst du dir das weiter vor? Überhaupt nicht. Ich soll also den ganzen Haushalt. Na schön. Schön. Aufstehen, Thomas. Höchste Zeit. Mutter streikt. Ist gleich 7:30. Was ist? Nein, das kann doch nicht möglich sein. Alles ist möglich, mein Sohn. Und dass Mutter streikt, haben wir nur dir zu verdanken. Das gibt's doch nicht, dass es schon wieder morgen ist. Ja, du hast Nerven. So eine Nacht, die hat doch wenigstens 8 Stunden. Sogar 9 schon, denn Mutter hat sich... Ja, sie streikt. Und es ist ihr alles egal. Ich habe mir doch gerade erst hingelegt. Was soll denn das? Aufgewacht! Du bist schon viel zu spät dran. Los, raus aus den Federn! Wieso wächst du mich denn? Ist Mutti krank? Sie streikt. Nicht zu machen, mein Lieber. Von der haben wir heute absolut nichts zu erwarten. Du musst schon gefälligst allein aufstehen. Los, wirf's bald! Nicht die Bettdecke wegziehen. Das kann ich nicht vertragen. Dann steh auf. Ist heute vielleicht nicht Sonntag? Mach dir keine falschen Hoffnungen. Oder ein Feiertag. Jetzt aber raus! Ja, ich komme ja schon. Aufstehen, höchste Zeit. Aber du bist ja wach. Seit einer halben Stunde sehe ich auf die Uhr. Wieso werde ich denn nicht geweckt? Weil Mutter... Sag mal, du liegst im Bett, siehst auf die Uhr, merkst, dass es schon so spät ist und stehst nicht auf. Wenn mich niemand weckt. Ja, das ist doch die Höhe. 13 Jahre lang werde ich geweckt und nun plötzlich nicht. Da stimmt doch was nicht. Und wieso kommst du denn? Weil Mutter... Ja, aber sie hat ja vollkommen recht. Ich wundere mich, dass sie es so lange ausgehalten hat. Sie streikt. Streikt? Ja, sie streikt. Und nun raus aus den Federn oder ich mache dir Beine. Es ist gleich 7:30. Och, da komme ich ja sowieso zu spät. Und ausgerechnet heute, wo Schwimmen ist. Aber so ist das ja immer. Da freut man sich nun die ganze Woche auf etwas. Raus aus den Federn, zum letzten Mal. Wieso gibt's denn kein Frühstück? Hier, Moment. Für jeden 50 Pfennig. Kauft euch was. Da. Also, das habe ich ja bisher noch nicht erlebt, dass Mütter streiken. Ja, und wer ist schuld? Ja, ich hatte keine Lust abzutrocknen. Ja, richtig. Und deine Schwester räumt ihren Schrank nicht auf. Überhaupt stimmt hier so manches nicht in der Familie. Ich werde ab sofort strengere Seiten aufziehen. Ohne Frühstück, ohne was Warmes im Magen. Das ist ungesund. Es ist für Kinder gesundheitsschädlich. Macht, dass ihr wegkommt. Ja. Sie hat mich nicht mal angeguckt. Naja, es wird schon wieder werden. Kommt Zeit, kommt Rat. Mutti hält's nicht lange im Bett aus, wie ich sie kenne. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja, beeilt euch. Ihr habt nur noch 7 Minuten Zeit. Ohne Frühstück. Das hast du nun davon. Fasten soll gesund sein. Rabenmutter. Ich setze mich jetzt hinter meine Schreibmaschine. Wer ist denn das? Moin. Guten Morgen. Wie viele Flaschen Milch heute? Milch? Ja? Ja, keine Ahnung. Aha. Ja, da muss ich meine Frau fragen, ja? Ja, dann fragen Sie. Wie? Ja, richtig, ja. Moment. Margret, der Milchmann, wie viel Milch brauchen wir? Hast du gehört, der Milchmann? Ich frage dich, wie viel Milch ich holen soll. Keine Antwort. Ist was passiert? Sie streikt. Hä? Ja, sie hat beschlossen, heute nichts, überhaupt nichts zu tun. Streik. Verstehen Sie? Ja, gibt's denn sowas? Ja, weil die Kinder, weil die sie gestern Abend geärgert haben. Bärbel hat ihren Kleiderschrank nicht aufgeräumt und Thomas... Na, hören Sie mal, wenn meine Frau... Hat seine Schuhe nicht geputzt. Aber die käme ja bei uns aus dem Streiken überhaupt nicht mehr raus. Na, halten Sie das bloß geheim. Wieso, weshalb geheim? Na, wenn das andere Frauen erfahren. Ach so. Also da kenne ich mich aus. Das gäbe eine ungeheure Streikwelle. Hat einer einen neuen Hut, dann wollen gleich die anderen auch einen neuen Hut haben. Läuft die Frau Rentl in einem Pelzmantel herum, dann... Also, wenn eine streikt, dann wollen sie alle. Ja, was machen wir nun mit der Milch? Ja. Gestern waren es 4 Flaschen. Ja, dann eben 5. Dann kann nichts schief gehen. Ja, und 2 Becher Sahne? 3. Ja, und 1 Pfund Butter? 2 Pfund. Und Käse? Nur her damit. Ja, also macht zusammen 15,70. Ja, Moment. So, hier. Bitte sehr. Man dankt und nicht vergessen. Geheim halten. Nanu. Margret! Kaffee! Ja, aber Margret, so warte doch! Wo fährst du denn hin? Margret! Hat man sowas schon gehört? Nein. Streikt. Und jetzt fährt sie einfach mit dem Auto weg. Mit dem Auto. Und wenn ich es dringend benötige, ohne was zu sagen. Einfach so. Na, da hört sich doch aber alles auf. Hallo, da bin ich. Ciao, Papi. Tag. Mami, was gibt's denn heute zu essen? Nanu, wo ist sie denn? Weg. Weg? Wohin denn? Mit dem Auto, durchgebrannt. Durchgebrannt mit dem Auto? Ja. Ja, also hat man sowas schon erlebt. Durchgebrannt? Aber, ja, wohin denn? Ja, wo ist sie denn hin? Ich hab keine Ahnung. Und sie kommt niemals wieder? Ach, Unsinn. Du, Papa, du musst die Polizei benachrichtigen. Ach, was? Ja, die kann doch nicht so einfach durchbrennen. Oh, ich weiß, wo Mutti ist. Du weißt es? Ja, wo? Ja, nun sag schon. Bei Oma. Ja, das ist eine Idee. Das ist möglich, ja. Los, wir wollen gleich anrufen. Ja, bestimmt ist ja. Sie zur Oma. Kommt mal mit. Hier, Breitlacher. Ah, ja. Hallo, Oma. Hier ist Ernst. Ach, sieh mal einer an. Darauf habe ich gewartet. Also hör mal gut zu, mein Lieber. Ja, Moment, Oma, Moment, ja. Ist Margret bei dir? Und ob? Sie liegt hier bei mir auf dem Balkon und sonnt sich. Was macht sie? Aha. Unrecht hat sie. So kann man eine Frau und Mutter nicht behandeln. Bitte, Oma, kann ich Sie sprechen? Augenblick. Bitte, ich hab doch recht gehabt. Was macht sie denn da? Liegt auf dem Balkon in der Sonne. Och, so gut möchte ich es auch mal haben. Sie will nicht. Na, hör mal, was heißt, sie will nicht? Ich muss doch sehr bitten. Sie sagt, sie streikt. Und darunter zählt bei ihr auch das Telefonieren. Aha, aha, ja. Und wie lange soll das denn dauern? Du ernst lässt fragen, wie lange dein Streik andauert. 6 Wochen. Was? Was, 6 Wochen? 6 Wochen? Ich habe mich verhört. 6 Stunden. Aha, also dann bis 7 Uhr heute Abend, ja. Also gut. Und richt ihr aus, dass wir nichts zu essen haben, dass die Wohnung scheußlich aussieht und dass wir... Das interessiert sie nicht. Hä? Das interessiert deine Frau nicht. Aha. Im Übrigen stimme ich ihr voll und ganz bei. So schlecht wie meine Tochter bei euch ist noch nie eine Frau und Mutter behandelt worden. Ja, ja, wenn ja. Wenn das so weitergeht, sehe ich schwarz. Aha. Schließlich ist deine Frau keine Sklavin. Und wenn sich die ganze Familie einzig und allein auf die Mutter verlässt, ohne selbst etwas zu tun... Ey, ey, ey, ey. Na, was ist los? Ja, na, Oma ist ebenfalls sauer. Oh, anscheinend erblich. Wahrscheinlich hat sie früher auch mal gestreikt. Das findet man oft, dass die Tochter so wird wie die Mutter. Ach, hör doch auf mit dem Blödsinn. Wieso Blödsinn? Wann kommt Mutti wieder? 7 heute Abend. Ah ja, die wird sich wundern, wie es hier aussieht. Und jetzt will ich was zu essen haben. Und woher? Ja, woher? Ja, Bärbel hat ja recht. Ist ja nichts da. Nichts zu essen da? Ja, was soll denn das? Ich hab Hunger. Na, das haben auch andere. Unglaublich. In diesem Haus kriegt man nicht mal was zu essen. Wenn Mutti doch nicht da ist. Lässt ihre ganze Familie einfach verhungern. Also komm, komm, Thomas, jetzt nimm dich mal ein bisschen zusammen, ja? Ist doch wahr. Wir müssen uns eben selbst was kochen. Au, fein. Kartoffelpuffer. Oh, Quatsch. Schnitzel. Kartoffelpuffer sind aber mein Lieblingsgericht. Ach, du hast eben einen komischen Geschmack. Ich Och, bin für Schnitzel. Ich bin doch nicht so rum, Ach, du hast doch keine Moment, Ahnung, Ruhe, wie Essen bitte. Fängt, sagt der... Hört auf jetzt, ja? Wer soll kochen? Na, Mutti... Ja. Ach so, die Eben. Ist ja nicht da. Die streikt ja. Die liegt ja auf dem Balkon in der Sonne. Ja. Ich gönne es ihr. Was denn noch? Wir haben sie auch nicht leicht gemacht. Sie hat ganz recht. Ei, ei. Ja, ja, ja, ja. Alles haben wir auf ihre Schultern abgeladen. Das stimmt. Oh, ihr brecht noch alle in Tränen aus. Eine Hausfrau, die hat nur mal ein bisschen mehr am Hals als andere Leute. Pfui, Thomas, du solltest dich schämen. Und von Gleichberechtigung hast du wohl auch überhaupt nichts gehört. Gleichberechtigung? Wenn Männer streiken dürfen, wieso dann nicht auch Mütter? Schließlich hätte ich ja gestern Abend meinen Kleiderschrank aufräumen können, wo sie es mir doch schon seit 3 Wochen fast jeden Abend gesagt hat. Ja, ja, ja, ja. Aber das führt zu nichts, Kinder. Wir müssen etwas kochen. Los, ab in die Küche. So, wollen wir mal sehen. Wie wär's mit Schnitzel? Was haben wir denn sowas? Ich guck mal nach. Gut. Nichts. Streiken, aber nichts im Eisschrank. Ja, sieht ja nicht sehr gut aus, ne? Nee, sieht gar nicht gut aus. Nee. Wie wär's mit ein paar Spiegeleier? Ja, ist eine gute Idee. Thomas, du holst Kartoffeln aus dem Keller und. Immer ich! Nur benimmst du dich schon wieder so. Wie benehme ich mich? Weil du immer maulst, wenn man dir was sagt. Deshalb ist doch Mutti weg. Deshalb streikt sie doch. Los und hol die Kartoffeln. Mit mir kann man's ja machen. Na ja, los, los, beeil dich, komm. Eier sind noch da, Bärbel? Sind da. Du kannst doch hoffentlich Kartoffeln kochen, ne? Ja, Wasser und so. Nein, nein, nein. Zuerst müssen sie geschält werden. Da ist noch gefrorener Spinat. Das ist ja großartig. Ich wette, wir kriegen da ein ganz prächtiges Essen hin. Deine Mutter soll nicht glauben, wir könnten uns nicht helfen. Und trotzdem wollte ich, sie wäre hier. Ja, naja, das ist ja klar, natürlich, sicher, ja. Aber wissen wir mal, wie es ist. Und wir wollen gemeinsam das Beste draus machen. Ne? Sag mal, Moment mal, lass mich mal. Gibt es hier sowas Ähnliches wie ein Kartoffelschäl? Messer? Ah ja. Das ist es. Hier, während Thomas und ich die Kartoffeln schälen, da kümmerst du dich um den Spinat, ja? Soll ich nicht lieber schälen? Nein, nein, wir lassen Thomas schälen und kümmern uns beide um den Spinat. Na? Die Kartoffeln. Gut. Wie lange werdet ihr denn brauchen? Ich halte höchstens noch eine halbe Stunde aus. Schälen. Was? Kartoffeln schälen. Was, ich? Ja, wer denn sonst? Wir beide müssen uns um den Spinat kümmern. Spinat? Ich esse doch überhaupt keinen Spinat. Na, du hast eben nicht satt, nicht? Deine Sache. Ja, nimm dich doch mal ein bisschen zusammen, mein Junge. Hier ist Notstand und da isst man auch Spinat, ja? Nimm hier. Spinat. Ich bin gespannt, was heute noch alles auf mich zukommt. Weshalb schält Bärbel nicht die Kartoffeln? Weil sie als Hausfrau kochen muss, klar? Bärbel und Hausfrau, dass ich nicht lache. Bitte, bitte. Nur will er mich schon wieder ärgern. Ruhe. Ruhe, wir sitzen alle in einem Boot. Wir müssen zusammenhalten, ja? Hier ist das Messer. Das soll ein Messer sein? Kartoffelschälmesser. Aha, ja, ja. Wie geht denn das? Pass auf. Du musst es so halten und leicht gegen die Kartoffel drücken. Ja. Oh, hoppla. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ungeschickt lässt grüßen. Und jetzt beeil dich, komm. Kartoffeln brauchen wenigstens 10 Minuten, um gar zu werden. 10 Minuten? Ich denke eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde? Damit kriegt man ja einen dicksten Ochsen gar. Ja, wir werden es ja merken. Ich hab nur den Spinat. Hier. Gebrauchsfertig. Inhalt in einen Topf tun und aufwärmen. Na also. Brauchen wir unbedingt so viel Kartoffeln? Zum Verfeinern kann etwas Butter beigegeben werden. Ja, ja, Butter habe ich heute früh gekauft. Hier ist sie. Gut, gut. Das sind bestimmt viel zu viel Kartoffeln. Davon lebt ja die Bevölkerung einer mittleren Großstadt. Wenn du noch lange Unsinn redest und nicht voranmachst, dann sind wir in der Stunde noch nicht fertig, ja? Wie ist es mit den Eiern, Bärbel? Also, ich weiß nicht. Was denn? Was habt denn in den Spinat bloß reingetan? Du bist nicht maßgebend. Wo du ohnehin Spinat nicht magst. Und die Kartoffeln? Der kriegt ja nicht mal ein Bär durch. Ja, wir hätten sie eben länger kochen müssen. Aber du hast ja dauernd gequengelt. Und außerdem, gut geschält sind sie auch nicht. Da, noch fast die Hälfte der Schale dran. Naja, und? Also, machen wir uns nichts vor, Kinder. Dieser Fraß taugt nichts. Na, endlich. Aber ich kann auch nichts dafür. Und die Eier, die hat Vati viel zu lange in der Pfanne gelassen, dass sie völlig eingetrocknet sind. Also bitte, wir wollen uns keinen Vorwurf machen. Wir haben gemeinsam gekocht. Also ich habe die Kartoffeln geschält, sonst nichts. Das wollen wir mal festhalten. Allerdings ja. Hier zum Beispiel. Alle Augen noch drin. Na, hören wir auf damit. Na und mein Hunger? Da kannst du ja weiter essen. Dass ich mir den Magen verkorks. Wenn nur Mutti wieder da wäre. Richtig. Eine Frau gehört hinter den Küchenherd. Und nicht auf den Balkon in die Sonne. Ich schlage vor, wir fügen uns in unser Schicksal und bringen jetzt die Wohnung in Ordnung. Was? Ja, das müssen wir. Wenn Mutti heute Abend zurückkommt und sieht die Unordnung, dann macht sie gleich wieder kehrt. Ich hab's ja gesagt, da kommt noch so allerhand auf mich zu. Soll ich vielleicht die Diele scheuern? Genau das meine ich. Du scheuerst die Diele. Ich? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und ich mach die Betten. Was? Die sind auch noch nicht gemacht? Also das sind ja Zustände wie im alten Rom. Also nun hör mal zu, mein Junge. Ja, ich glaube, es war höchste Zeit, dass Mutti mal ein Exempel statuiert hat. Du bist ja ein ganz unleidlicher Patron. Glaubst du denn, du wärst hier nur Gast? Was habt ihr denn auf einmal? Alles schiebst du auf andere ab. Och, Dabei machst du hier im Hause mindestens genauso viel Dreck wie jeder von uns. Viel mehr. Auch heute hat er seine Schuhe draußen nicht abgeputzt. Wer sagt denn, dass Mutti und vielleicht deine Schwester, dass sie zu deiner Bedienung da sind? Wieso Bedienung? Du könntest beispielsweise ohne weiteres deine Schuhe selbst putzen, dein Bett selbst machen und dein Zimmer selbst in Ordnung halten. Na ja, das sehr viele Frauen, mein Junge, sehr viele Frauen üben heutzutage einen Beruf aus und das beweist, dass sie nicht nur für den Haushalt geeignet sind. Ich weiß. Aber ich merk schon, du bist nur faul. Das ist alles. Hol den Schrubber und den Feudel, dazu einen Eimer mit Wasser. Und dann marsch raus in die Diele. Dass du sie mir blitzblank scheuerst. Ja, ja. Wo ist denn Bärbel? Ihr Vater in einem Schlafzimmer. Bravo! Nimm dir ein Beispiel an deiner Schwester. Ach, der ist auch ein Mädchen. Ja, was stehst du denn noch da rum? Los, mach schon. Wie soll ich denn wissen, wo der Schrubber, der Feudel und der Eimer sind? Schlimm genug, dass du das nicht weißt. Bärbel! Wo sind denn Feudel, Eimer und Schrubber? Im Besenschrank in der Diele. Na also. In der Diele, naja. Und der Staubsauger? In der Speisekammer selbst. Gut. Damit werde ich jetzt also dann das Wohnzimmer säubern. Noch eine Frage? Ich merk's schon. Die schönen Zeiten sind vorbei. Wetten, dass man mich jetzt immer hier im Haushalt einspannt? Fertig, Paps. Fertig. Gut. Also ich muss schon sagen, eine Schinderei ist das. Wohnzimmer und Arbeitszimmer sind ebenfalls fertig. Gute Arbeit, die wir da geleistet haben. Jetzt haben wir uns eine gute Tasse Kaffee verdient. Und du holst uns Kuchen, Bärbel, ja, drüben in der Konditorei. Und ein Eis. Ja. Aber wenn wir Kaffee trinken, dann müssen wir doch wieder spülen. Und dann fallen vielleicht noch Krümel auf den Teppich, dann müssen wir wieder scheuern. Ja, ja. So ist das nun mal. Hausarbeit hört nie auf. Deshalb sollten wir in Zukunft alle miteinander der Mutti helfen. Hab ich's nicht gesagt? Zehn Minuten vor sieben. Bald muss sie ja da sein. Mir ist ganz schwach vor Hunger. Ja, uns geht das allen so. Da sieht man mal wieder, was so eine Mutter... Ich bin's eben nicht gewöhnt. Einen Tag ohne Mittagessen. Und wer weiß, was es heute Abend gibt. Das alles schadet meiner Entwicklung. Da, Telefon, komm. Ja, das ist sie bestimmt. Hallo? Hier ist die Roma. Ah, ja, Oma. Kann ich meine Tochter sprechen? Was? Margret? Ja. Aber sie ist noch nicht hier. Oma, wann ist sie weggefahren? Nein. Vor einer halben Stunde schon. Sie müsste doch längst da sein. Ja, sie ist aber nicht. Mutti ist schon vor einer halben Stunde weggefahren. Aber dann müsste sie doch längst hier ja, sein. Ja, die Frau am Steuer, da haben wir. Ach, bist du gleich still. Da wird doch nichts passiert sein. Nein, Oma. Ganz bestimmt nicht. Vielleicht der Verkehr, ja, oder so. Ich war dagegen, dass sie den Führerschein machte. Und sie fährt auch immer viel zu schnell. Nein. Immer so 40 bis 50 Kilometer in der Stunde. Ja, dazu ja, ja. Brauchten wir früher einen ganzen Tag. Na, was nun? Ja, Oma, warten wir noch ein wenig. Es ist ja noch nicht sieben. Ach, was hat man doch für Sorgen mit seinen Kindern, besonders wenn sie erwachsen sind. Ja. Sie soll sich gleich melden, wenn sie bei euch eintrudelt. Verstanden? Ja, ja, Oma, auf Wiedersehen. Das kommt alles von der Unvernunft, von nichts anderem. Wiedersehen. Ja, Wiedersehen, Oma. Oder sie hat sich's noch mal überlegt. Das kann ich ihr gar nicht verdenken. Also wenn ich jeden Tag die Diele schrubben müsste wie sie, also dann würde ich es mir auch zehnmal überlegen. Was denn? Na schließlich ist Streiken ja bequemer als Schrubben. Wenn ihr bloß nichts zugestoßen ist. Da kommt sie! Oh. Ja? Und das Auto ist noch heil. Oh, was bin ich froh. Na Gott sei Dank. Und dass ihr euch von nun an ganz vorbildlich aufhört, ja? Oh, schön anstrengend, das muss ich ja sagen. Aber was tut man nicht alles, damit der Haussegen nicht schief hängt? Da oh, ist sie. Ja. Hallo, Mami. Ja. Na, komm rein. Oh, Mutti, was bin ich froh, dass du wieder da bist. Vorsicht, Kind, Vorsicht. Das alles in der Tasche ist zerbrechlich. Nanu, was ist denn hier passiert? Wieso glänzen die Diele so? Na, und die Küche? Ja, die Heinzelmännchen. Schöne Heinzelmännchen. Ich möchte wissen, wieso ich da so geschwitzt habe. Und die Schlafzimmer sind auch in Ordnung. Und mein Kleiderschrank ist aufgeräumt. Mein Magen ebenfalls. Total aufgeräumt. Gibt's denn hier nie was zu essen? Also Thomas, jetzt bitte. Ach, schon gut, schon gut. Muss mich hier erst an die neue Masche gewöhnen. Darf ich dir beim Bereiten der Mahlzeit zur Hand gehen, Mutti? Oh, um alles in der Welt, so war's nicht gemeint. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Und ich erst mal. Ich auch, aber nicht mehr lange. Freuen kann sich nur, wer lebendig ist. Noch 5 Minuten und ich fall tot um vor Hunger. Och, dann wollen wir aber schnell mal essen. Aber wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Ja, noch einmal kochen, das ist uns zu riskant. Dafür hab ich was. Hier, vom Restaurant Stadtkrone. 4 komplette Essen. Bravo! Ja, es gibt auch noch vernünftige Frauen auf dieser Welt. Das lässt mich hoffen. Unter einer Bedingung. Aha, nimm alles wieder zurück. Unter jeder. Dass ihr heute noch mal das Geschirr und die Teller spült. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe mir felsenfest vorgenommen, bis Mitternacht keinen Finger im Haushalt zu rühren. Und wisst ihr, was ich mir noch vorgenommen habe? Oh je. Einmal im Jahr nehme ich mir einen Tag frei. Gewissermaßen als Warnung. Aha. Damit ihr nie vergesst... Vergessen wir sowieso nie. Du solltest Oma anrufen, die sorgt sich um dich. Ganz recht, sie hat gerade angerufen. Ja, und sie hat uns in Angst und Schrecken versetzt. Aber ich habe ihr doch gesagt, dass ich euch mit dem Essen aus dem Restaurant überraschen will. Aha. Ja, eben, die alte Dame hat's ebenfalls faustdick hinter den Ohren. Mutter wie Tochter, ich sag's ja. Willst du wohl? Oder soll ich wieder gehen? Nein, nein. Und nun ruf an. Bärbel und ich decken inzwischen den Tisch, von wegen der Gleichberechtigung. Hoppla! Beruhige dich, Mutti. Ich staune ja selbst über mich. Zum Glück ist es ja heutzutage nicht mehr unbedingt so, dass nur die Mütter sauber machen und kochen, sondern sehr viele Väter machen diese Arbeit auch, und zwar sehr gut. Das war das Hörspiel »Dürfen Mütter streiken« von Rudolf Turell. Die Regie hatte Hans Helge Ott.